Letzter Schlag. Welt und Himmel geht zu Trümmern. Schalle, knalle, letzter Schlag. Welt und Himmel geht zu Trümmern. Schalle, knalle, letzter Schlag. Schalle, knalle, letzter Schlag. Welt und Himmel geht zu Trümmern. Welt und Himmel geht zu Trümmern. Welt und Himmel geht zu Trümmern. Jesus führt mich zur Stille an den Ort, da Lust ist. Stille an den Ort, da Lust ist.